Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 17. Mai 1788. Der Kanonikus Gleim aus Halberstadt ist seit etlichen Tagen hier. Das macht denn, dass ich mich wieder sehr in Gesellschaft herumtreibe. Er wohnt bei Herder, und jetzt ist fast kein Tag, wo wir nicht irgendwohin gebeten werden. Ich weiß eigentlich nicht, in welcher Achtung er bei dir steht, als Schriftsteller nämlich. Er ist aber merkwürdig durch eine Tätigkeit und Munterkeit des Geistes, die in seinem Alter, da er gegen die 70 anrückt, außerordentlich ist. Höchstens würdest du ihn für einen 50er und kaum für das halten. Von allen unseren berühmten Männern aus seiner Klasse mag er den wohlwollendsten Charakter haben und der wirksamsten Freundschaft fähig sein. Versteht sich, wie man Freundschaft für viele empfinden kann, denn eines engen, ausschließenden Verhältnisses ist er wohl nie fähig gewesen, kann es auch seiner Laune und seinem Temperamente nach nicht wohl sein. Seine Schriften malen ihn ganz. Eben diese genaue Übereinstimmung des Mannes mit jenen ist es, was mir seine Bekanntschaft so angenehm machte. Alles, was er schreibt, ist, wie er mir auch selbst gestand, nur der Ausfluss des Augenblicks gewesen. Was mehr als eine oder zwei Stunden ihn anhaltend beschäftigen müsste, ist nicht für ihn. Einer weitläufigen Komposition hält er sich durchaus nicht fähig. Auch halten ihn seine Amtsgeschäfte davon ab, denn, was ich gar nicht erwartet hatte, er hat als Kanonikus viel Arbeit und vorzüglich Rechnungen. Am meisten aber beschäftigen ihn kleine Dienste für die zahlreiche Familie seiner Freunde und Bekannten, für die er, wie gesagt, sehr tätig sein kann. Er und der Geheime Rat Schmidt, Geheimer Rat seit 4 Wochen, waren vor 30 und 36 Jahren sehr intime Freunde und gehörten zu der Kameradschaft, bei welcher Klopstock, Jacobi und die übrigen waren. Ich höre nun mit Vergnügen dieser alten Kerle von jenen Zeiten sich unterhalten und ihr burschikoses Leben sich mit Wärme zurückrufen. Gestern waren wir bei Bertuch, stelle dir vor und erstaune mit mir, Herder war auch da. Herder, der, wie du weißt, sonst vor ihm ausgespien hat, als dann Bode, Vogt, Wieland, Schmidt, Knebel, Krause und ich. Dieselbe Gesellschaft ist heute Abend bei Wieland. Gestern sind sich Bode und Wieland wegen Klopstocks beinahe in die Haare gekommen, aber das Recht war offenbar auf Wielands Seite, weil er äußerst billig und achtungsvoll von Klopstock sprach. Bode aber übertreibt seinen Wert aufs Gröbste und macht ihn zu einem ebenso großen Menschen als Dichter, welches er durch Handlungen beweist, von denen es mir leid täte, wenn du und ich und Leute, die noch etwas weniger sind als wir, sie nicht ohne Anstrengung im äußerst gewöhnlichen Lauf des Lebens ausüben könnten. Ich habe mich mit Herder über historische Schriftstellerei, Magnetismus und verborgene physische Kräfte unterhalten. Er ist sehr für die letzteren und besonders für eine Art von Emanation des Fluidi Nervei oder was es sonst ist, aus einem Körper in den anderen, woraus er die Sympathien und Antipathien, den Zusammenhang der Mutter mit dem Kinde und so weiter erklärt. So sagt er von sich, dass ihm das erste Zusammenkommen mit einem fremden Menschen ein dunkles physisches Gefühl erwecke, ob dieser Mensch für ihn tauge oder nicht. Herder neigt sich äußerst zum Materialismus, wo er nicht schon von ganzem Herzen daran hängt. Sein letzter Teil der Ideen wird, wie er mir sagt, nicht herauskommen. Fertig ist er längst. Warum er damit zurückhält, mocht ich ihn nicht fragen, weil es wahrscheinlich seine verdrießlichen Ursachen hat. Vielleicht kann ich ihn in Manuskript von ihm erhalten und dann sollst du auch dabei zu Gaste sein. Ich bin willens, Herdern diesen Sommer sozusagen zu verzehren. Goethes fünften Teil habe ich vor einer Stunde unter anderen Rezensendis aus Jena erhalten. Ich freue mich auf die Rezension des Egmont. Jetzt habe ich nur einen Blick hineinwerfen können und schon viel Vortreffliches entdeckt. Göschen gibt auch, wie du wissen wirst, ein periodisches, kritisches Werk heraus, an dem ich auch Anteil nehmen werde, weil ich darin an kein Buch und auch an keinen Raum gebunden bin. In der Jenaschen Zeitung stehen bis jetzt nur 4 Rezensionen von mir, weil ich sie erst vor 4 Wochen eingeschickt habe. Ich halte mir die Zeitung jetzt selbst, weil ich auf dem Lande leicht außer Konnexion mit der Literatur kommen könnte. Hier macht die Thalia wieder schrecklich viel Aufsehen, sie zirkuliert durch alle Häuser und mir werden gar erstaunlich schöne Sachen darüber gesagt. So viel ist indessen gewiss, dass ich mir diesen Geschmack des Publikums zu Nutzen machen und so viel Geld davon ziehen werde, als nur immer möglich ist. Indessen wirst du finden, dass diese Fortsetzung des Geistersehers mehr Kopf gekostet hat als der Anfang, weil es nichts Kleines war, in eine planlose Sache Plan zu bringen und so viele zerrissene Fäden wieder anzuknüpfen. Ich bin auf deine Meinung begierig. Mein Plan auf Götz ist mir fehlgeschlagen, wenigstens für jetzt, aber endlich muss er doch einmal herausrücken. Dies ist wahrscheinlich mein letzter Brief aus Weimar. Sobald sich das Wetter ändert, fliege ich aufs Land. Wie steht's bei dir? Ich erwarte mit der heutigen Post Nachricht. Adieu. Grüße mir alle recht herzlich. Postskriptum. Hier folgen die Bücher eines, das den Titel führt, wie Genealogie oder ungefähr so, de Guillaume un Prince d'Orange, habe ich gar nicht mit hierher genommen. Es muss sich also bei dir oder unter den Sachen finden, welche ich und Huber zurückgelassen haben. Es